ersten Gottes Zorn wurde wieder groß gegen Israel, deshalb brachte er König David dazu und sagte, geh und zähle die Menschen in Israel und Juda. Zweiter der König befahl Job und den Heerführern, geht durch alle Gebiete Israels, von Dan bis Beerseba, und zählt die Leute, damit ich weiß, wie viele Menschen es gibt. Dritter Job antwortete dem König, möge der Herr, dein Gott, das Volk 100-mal größer machen, als es jetzt ist, und möge mein Herr, der König, das noch erleben. Aber warum will mein Herr, der König, so etwas tun? Vierter aber der Befehl des Königs war stärker als Job und die Heerführer. Deshalb gingen Job und die Heerführer vom König weg, um die Volkszählung in Israel durchzuführen. Fünfter sie überquerten den Jordan und begannen bei Aroer und der Stadt im Tal. Dann zählten sie in Richtung Gad und Jesa. Sechster sie kamen nach Gilead und bis zum Land der Hethiter, in der Nähe von Kades. Danach kamen sie nach Dan und gingen von Dan weiter nach Sidon. Siebter dann kamen sie zur Festung Tyrus und zu allen Städten der Heviter und Kanaaniter. Danach zogen sie von dort in den Süden Judas, nach Beerseba. Achter nachdem sie das ganze Land durchquert hatten, kamen sie nach 9 Monaten und 20 Tagen nach Jerusalem zurück. Neunter Job teilte dem König die Ergebnisse der Volkszählung mit, in Israel gab es 800.000 Männer, die Waffen tragen konnten, und in Juda gab es 500.000 Männer. Zehnter aber David hatte ein schlechtes Gewissen, nachdem er das Volk gezählt hatte. Da sagte David zum Herrn, ich habe schwer gesündigt mit dem, was ich getan habe. Bitte, Herr, vergib deinem Diener diese Schuld, denn ich war sehr töricht. Elfter als David am nächsten Morgen aufstand, kam das Wort des Herrn zum Propheten Gad, der David sehr war, mit dieser Anweisung, Zwölfter, geh und sag David, so spricht der Herr, ich gebe dir 3 Möglichkeiten, wähle eine davon, damit ich sie dir antue. 13. Da ging Gad zu David, erzählte ihm das und sagte, willst du, dass 3 Jahre lang eine Hungersnot in deinem Land herrscht, oder dass du 3 Monate vor deinen Feinden fliehen musst und sie dich mit dem Schwert verfolgen, oder dass 3 Tage lang die Pest in deinem Land ist? Überlege jetzt und sag mir, was ich dem antworten soll, der mich gesandt hat. 14. David antwortete Gad, ich bin in großer Not. Lass uns in die Hand des Herrn fallen, denn sein Erbarmen ist groß, aber ich möchte nicht in die Hände von Menschen fallen. 15. David wählte also die Pest. Die Seuche begann zur Zeit der Weizenernte, und 70.000 Menschen starben im Volk, von Dan bis Beerseba. 16. Als der Engel seine Hand ausstreckte, um Jerusalem zu zerstören, bereute der Herr das Unglück. Er sagte zu dem Engel, der das Volk vernichtete, genug. Nimm deine Hand zurück. Der Engel des Herrn war gerade bei der Dreschstätte des Jebusiters Arawna. 17. Als David sah, wie der Engel das Volk tötete, betete er zum Herrn, ich habe gesündigt und bin schuldig. Aber diese Menschen, die wie Schafe sind, was haben sie getan? Lass deine Hand sich doch gegen mich und meine Familie wenden. 18. An diesem Tag kam Gad zu David und sagte zu ihm, geh hinauf und baue dem Herrn einen Altar auf der Dreschstätte des Jebusiters Arawna. 19. David ging hinauf, wie Gad es ihm gesagt hatte, denn es war ein Befehl des Herrn. 20. Als Arawna hinausschaute und sah, wie der König mit seinen Leuten auf ihn zukam, ging Arawna hinaus und verneigte sich vor dem König, indem er sein Gesicht bis zum Boden neigte. 21. Dann fragte Arawna, warum kommt mein Herr, der König, zu seinem Diener? David antwortete, ich möchte dir die Dreschstätte abkaufen, damit ich dem Herrn einen Altar bauen kann und die Seuche vom Volk abgewehrt wird. 22. Arawna sagte zu David, mein Herr, der König, soll nehmen, was ihm gefällt, und opfern. Hier sind Rinder für das Brandopfer und die Dreschschlitten sowie das Holz von den Rindergeschirren als Brennholz. 23. All das schenkt der Diener meines königlichen Herrn dem König. Und Arawna sagte zum König, möge der Herr, dein Gott, dir gnädig sein. 24. Der König antwortete Arawna, nein, ich will es dir abkaufen und dafür bezahlen. Ich will dem Herrn, meinem Gott, keine Brandopfer darbringen, die ich umsonst bekommen habe. So kaufte David die Dreschstätte und die Rinder für 50 Silberschickel. 25. Danach baute David dort dem Herrn einen Altar und brachte Brandopfer und Friedensopfer dar. Und der Herr war dem Land wieder gnädig, und die Seuche wurde von Israel abgewehrt.